Zum 85. Gründungstag der Heroischen Koreanischen Volksarmee schickte das japanische Unterstützungskomitee für die selbstständige und friedliche Vereinigung Koreas am 24. April einen Blumenkorb an Genossen Kim Jong-un.